1938 endlich der Erfolg für Heberer. Eine Professur an der Universität Jena. Der Rassenhygieniker und SS-Standartenführer Karl Astl, kurz danach zum Rektor ernannt, freute sich, unsere rassische Front auf wissenschaftlichem Gebiet um einen hervorragenden Fachmann und unerschrockenen Kämpfer verstärkt zu haben und damit dem Ziel einer rassisch ausgerichteten SS-Universität einen entscheidenden Schritt näher gekommen zu sein. Welch Geisteskind Astl war, verdeutlicht ein Zitat aus dem Jahr 1935, in dem er sich an die Edelrassigen aller Länder wandte und sie aufrief, das unglückliche lebensunwerte Leben, das sich während der Herrschaft der Minderwertigen in ihren Völkern angesammelt hat, gemeinsam wieder zu entfernen, zum Heile aller. Das sei die frohe Botschaft, die der Nationalsozialismus der leidenden und hoffenden Menschheit zu verkünden habe. Wie gesagt, wir haben es mit Vordenkern der Vernichtung zu tun. Tatsächlich wird Heberer als Vorsteher der Anstalt für allgemeine Biologie und Anthropogenie Teil der Jenaer Rassequadriga, sagt Hossfeld, zu der neben Astl besagter Rassepapst Günther und der Zoomorphologe Viktor Franz gehörten. Damit wurde Jena zum rassenhygienischen und rassenpolitischen Zentrum der deutschen Universitätslandschaft. 1938 wird Heberer Obersturmführer und 1942 Hauptsturmführer der SS. 1938 wandte sich der Geschäftsführer des SS-Ahnenerbes, Wolfram Sievers, an ihn, da kursiere die Theorie, ob die Juden nicht von den Neandertalern abstammten. Um das zu überprüfen, könne man doch auf das in den Konzentrationslagern vorhandene Menschenmaterial zurückgreifen. Heberer lehnte das als unwissenschaftlich ab, aber nur, weil er die angebliche Entwicklung menschlicher Rassen für ein Phänomen hielt, das erst mit dem Homo sapiens aufgetreten sei. Immerhin aber schreibt er in seiner Antwort: Wertvoll bleibt natürlich die Anregung, die in den Lagern versammelten Auslesegruppen einmal zu erfassen. Sievers wird 1948 im Nürnberger Ärzteprozess wegen seiner Verflechtung in Menschenversuche in Konzentrationslagern zum Tode verurteilt. In dieser Hinsicht finden sich keine Hinweise auf eine Verstrickung Heberers. Immerhin hielt er im KZ Buchenwald Vorträge vor internierten norwegischen Studenten, in der Hoffnung, sie, so Heberer, auf unsere Seite, auf die Seite Germaniens zu bekommen.